Im Namen der Veranstalter dieses Hauses und der Zeitschrift konkret begrüße ich die doch überraschend vielen Gäste heute Abend. Lassen Sie mich ein paar kurze Vorbemerkungen machen und als Prolog einen Kommentar Ihnen präsentieren, den ein Ralf Schuler, leitender Redakteur der Bild-Zeitung, am Freitag in Druck gegeben hat. Und nicht nur, dass er ihn dorthin gegeben hat, sondern dass er auch erschienen ist, ist bemerkenswert. Kein Hartz IV für alle, Ausruf, heißt die Überschrift. So war das mit der Freizügigkeit in Europa nicht gedacht. Arbeitslose, die nach Deutschland kommen, haben Anspruch auf Hartz IV. So hat das Landgericht Nordrhein-Westfalen am Beispiel einer rumänischen Familie jetzt entschieden. Die nüchterne Begründung der Richter, Deutschland müsse auch mit Rumänien solidarisch sein. Wie bitte? Solidarität durch Sozialhilfe für Bürger anderer EU-Staaten? Als größter Nettozahler der EU überweisen wir den größten Teil der Gelder, die ärmere Mitgliedstaaten bekommen. Wir zahlen Strukturfördermittel, bürgen in Milliardenhöhe für Schuldenländer. Das ist europäische Solidarität, doch sie darf nicht missbraucht werden. Europäische Freizügigkeit bedeutet Freiheit für Fleißige. Es bedeutet nicht Hartz IV für alle. Vielleicht tut es Not, um den faschistischen Tenor noch deutlicher zu machen, der in diesem Text steckt. Dass Deutschland netto 188 Milliarden Euro pro Jahr aus diesem Europa rausholt und dafür ein paar Cent an Spesen zu zahlen hat, und die sind ihm zu teuer. Wie überhaupt die ganze Diskussion, insbesondere die jetzt über die Lampedusa-Flüchtlinge, ziemlich genau den Stand angibt, den die faschistoide Entwicklung dieser Gesellschaft inzwischen genommen hat. Ich habe dieses Wort lange nicht gebraucht, weil das zu schlagwortartig verkommen war, aber mir fällt angesichts dessen, was ich in Hamburg in den letzten Monaten erlebt habe und angesichts solcher Kommentare kein anderes mehr ein. Darüber, über das Gefälle dessen, was tatsächlich in Deutschland geschieht und das, was politisch diskutiert wird, wollen wir heute Abend hier diskutieren mit, ich stelle mal vor, wer dabei sein wird, Björn Steen, Anwalt für Asylrecht, Matthias Monroy, Konkretautor zu meiner Linken, der erste zu meiner Rechten, zu meiner Linken, Asuquo Udo und Friday, zwei Sprecher der Lampedusa Group in Hamburg. Und die wiederum werden übersetzt von Andrea Kirchhardt. Afrika, wo diese Flüchtlinge herkommen, ist eine Gegend, zu der auch der Kongo gehört, an dessen Beispiel ich kurz etwas klar machen will. Die Geschichte des Kongo begann im 19. Jahrhundert damit, dass das Land in den Privatbesitz des belgischen Königs Leopold geriet, der das mit blutiger Hand ausraubte, bis auf das letzte Körnchen Gold. Erst 1960, also da haben manche von uns schon gelebt, musste Belgien die Kolonie aufgeben, der jungen Demokratischen Republik Kongo die Grenzen zu zeigen, ließen die USA den Führer der Unabhängigkeitsbewegung, Patrice Lumumba, ermorden. Nun konnte der neue Staat nach den Regeln der neuen, der Post, besser der neokolonialen Epoche zugerichtet werden. Motto: Wer uns seine Rohstoffe ausliefert, wird geschmiert und mit Waffen bestückt. Wer aufmuckt, wird von dazu gekauften Rebellen beseitigt. Die Demokratische Republik Kongo steht in den Schriften des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Internet. Zitat: Ist eigentlich reich. Sie verfügt über Rohstoffe, viel Wasser und große tropische Regenwälder. Doch viele Jahrzehnte der ausbeuterischen Kolonialherrschaft, schreibt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und der Diktatur sowie darauf folgende Kriege, teilweise in kontinentalem Ausmaß, haben das zentralafrikanische Land bitterarm gemacht. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen von 2012 steht die Demokratische Republik Kongo gemeinsam mit Niger auf dem letzten Platz von 187 aufgelisteten Staaten. Und selbst aus diesem bitterarmen Land holt der reiche Norden zurzeit pro Jahr 355 Millionen US-Dollar heraus. Und weil das so ist und weil noch das ärmste Land des Südens ausgepresst wird, bis auf den letzten Tropfen Gut und Blut, verhungert auf dieser schönen, reichen Welt alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren, sterben Tag für Tag 57.000 Menschen an Hunger. Und weil nicht alle verhungern wollen, machen manche sich mit letzter Kraft auf den Weg dorthin, wo seit Jahrhunderten all ihr Hab und Gut gegangen ist und, wenn sie Kongolesen sind, im letzten Jahr 355 Millionen US-Dollar. Wäre es nicht so streng verboten, wie dem Fischer vor Lampedusa die Rettung ertrinkender Afrikaner, möchte man das Gewaltverhältnis, das da waltet, Imperialismus nennen. Wer es denn geschafft hat, von dort in Gegenden zu kommen, wo er sich vielleicht ein lebenswertes Leben erkämpfen könnte, landet mitunter an Plätzen wie Hamburg. Jedenfalls landet zwar nur zu einem geringen Teil auch in Deutschland. Und wen trifft er dort an? Dort trifft er auf den Gewaltapparat der europäischen Nationen, der im Fall Deutschlands so funktioniert. Laut einer seit 2009 von den Staatsanwaltschaften geführten Statistik kommt es in lediglich rund 3% aller angezeigten Fälle rechtswidrig ausgeübter Polizeigewalt überhaupt zu einer Anklage. Anno 2010 etwa wurden 2133 Ermittlungsverfahren gegen Straftäter in Uniform abgeschlossen. Nur 63 davon führten zu einer Anklageerhebung oder zur Beantragung eines Strafbefehls. Man kann, wenn man sich diese Zahlen ansieht, sehr leicht verstehen, warum es jedem Flüchtling schwerfällt, einem deutschen Polizisten seinen Namen zu nennen oder sonst mit Auskünften behilflich zu sein. In der ersten Runde hier oben, bevor dann die Sprecher der Flüchtlingsgruppe, der Lampedusa-Gruppe hier oben die Plätze einnehmen werden, die jetzt noch von uns besetzt sind, wird nun der zu meiner Rechten sitzende Jurist stehen, uns erklären, was der rechtliche Rahmen ist. Oder wollen wir? Ach, zuerst. Entschuldige. Das habe ich durcheinander. Also dann wirst du erst den politischen Rahmen beschreiben und dann den rechtlichen. Ja. Bitte. Matthias Manuel. Ja, wir hatten uns gedacht, ein bisschen das europäische Migrationsregime zu beschreiben und dann zu versuchen, das so ein bisschen juristisch nochmal aufzuzeigen, also anhand von Dublin II, Asylgesetzgebung etc. Nochmal ein bisschen begreiflicher zu machen in der ersten Runde. Ich würde also erzählen über das europäische Migrationsregime, also die Europäische Union, die Anstrengungen, die da unternommen werden, Flüchtlinge fernzuhalten, und würde, wenn ich es in den 15 bis 20 Minuten schaffe, auch noch ein bisschen was über die Aufrüstung der inneren Grenzen, also der Binnengrenzen erzählen, also das Schengener Abkommen, was auch geändert wurde auf Druck von Frankreich und Deutschland. Aber zunächst möchte ich ein bisschen beschreiben die Aufrüstung der Außengrenzen. Morgen ist ein wichtiges, ein historisches Datum. Morgen geht das Grenzüberwachungssystem Eurosur in Betrieb. Eurosur wurde seit über 5 Jahren vorbereitet. Eurosur ist wie üblich auf der Ebene der Europäischen Union so eine Abkürzung, also Euro Surveillance ist ein Überwachungsnetzwerk, was bereits vorhandene nationale Überwachungsfunktionalitäten zusammenschaltet. Dabei geht es vor allem um die Überwachung der Meere. Da gibt es bereits solche Überwachungsnetzwerke, also im regionalen Rahmen, das gibt es zum Beispiel für die Ostsee, da sind dann eben alle Ostseeanrainer beteiligt, das gibt es für das Schwarze Meer, das gibt es für den Atlantik, das gibt es für das Mittelmeer, all die werden jetzt zusammengeschaltet, aber auch die Landgrenzen, also alle Länder, die eine östliche Außengrenze haben der Europäischen Union, werden ebenfalls in dieses Eurosur integriert, das ist der erste Schritt, es sind im Moment 19 EU-Mitgliedstaaten, beziehungsweise 18 stimmt, plus Norwegen. Also Norwegen ist ja in vielen Belangen auch der Migrationsabwehr assoziiert. Und in einem Jahr kommen alle übrigen EU-Mitgliedstaaten plus Island, Liechtenstein und der Schweiz hinzu. Und ich will ein bisschen beschreiben, was ich markant finde, was ich neu finde an diesem Eurosur-Netzwerk. Denn wenn wir den Terminus Festung Europa benutzen wollen, der aus verschiedenen Gesichtspunkten kritisiert wird, aber ich würde ihn jetzt trotzdem mal als Arbeitsbegriff gebrauchen, dann bekommt die Festung Europa morgen ihren Bewegungsmelder mit Eurosur, der quasi jede Aktivität, jede protokollierte Aktivität von Grenzbehörden weitergibt an Frontex. Frontex, für die, die damit nicht so vertraut sind, ist die Europäische Agentur für die Grenzüberwachung, also die Europäische Grenzpolizei mit Sitz in Warschau. Und das ist auch ganz interessant, dass man sehen kann, dass Frontex eigentlich die EU-Agentur ist, die immer mehr operative Kompetenzen erhält, was alle EU-Verträge eigentlich verbieten. Alle EU-Verträge sagen, was die EU hier aufbaut, darf nur komplementär sein, darf nichts wegnehmen, was die Nationalstaaten sowieso schon machen. Das stimmt in diesem Fall nicht. Also Frontex wird die Europäische Migrationspolizei. Und Frontex ist das Hauptquartier von diesem Eurosur-Überwachungsnetzwerk, was morgen in Betrieb geht. Und Frontex wird quasi alle Daten erhalten, alle später, wie viel sind es insgesamt dann, ich glaube 30 EU-Mitgliedstaaten plus assoziierten Staaten, von Grenzübertritten beispielsweise, von sogenannten Risikoanalysen, also von allen möglichen nationalen Mitteilungen, was da an den Grenzen gerade passiert. Frontex bekommt aber auch die EU hat noch so ein Satellitenüberwachungszentrum, von dort bekommt Frontex auch Informationen. Also Frontex wird von der Satellitenüberwachung, das ist eine optische und Radarüberwachung, ich werde das jetzt nicht ausführen, ich kann nur sagen, dass das ein relativ ausgefeiltes System ist, was dazu geeignet ist, langsam fahrende Boote auf dem Mittelmeer zu erkennen. Und im Falle eines Treffers eine Meldung auszugeben, dass da womöglich ein Flüchtlingsboot gerade an irgendeiner Küste anlandet. Diese Information kommt bei Frontex an. Diese Information wird an die entsprechenden Mitgliedstaaten weitergegeben. Frontex mutiert dadurch zu so einer Art ich würde es mal quasi Geheimdienst nennen, die also eben so eine Vorfeldanalyse machen, wo werden Flüchtlinge ankommen und das eben über das Eurosur-Netzwerk an die beteiligten Mitgliedstaaten weitergeben. Das ist aber nicht das Einzige, was man an Eurosur kritisieren kann. Eurosur schaltet nämlich sowohl polizeiliche als auch militärische Fähigkeiten zusammen. Das hat damit zu tun, in vielen Ländern ist der Grenzschutz eine militärische Angelegenheit. Also in Spanien zum Beispiel oder in Italien sind die sogenannten Gendarmerien dafür zuständig. Gendarmerien sind zwar eigentlich Polizeien, übernehmen Aufgaben der inneren Sicherheit, wie die Carabinieri in Italien, aber sie unterstehen dem Verteidigungsministerium. Nur mal so zur Erinnerung, damit das greifbar wird, die Carabinieri haben 2001 Carlo Giuliani ermordet, werden also im Innern eingesetzt, gehören aber zum Verteidigungsministerium. Und in vielen Ländern sind die für den Grenzschutz zuständig und in vielen Ländern liefern die Informationen eben an Frontex. In Italien ist das besonders aufschlussreich, weil in Italien gibt es das Lagezentrum zur Grenzüberwachung, da sind alle Behörden, die irgendwie mit Grenzen zu tun haben, zusammengefasst. Das sind in dem Fall die staatliche Polizei, eine reguläre Innenbehörde, das sind die Carabinieri und die Küstenwache, die beide dem Militär unterstellt sind, und das ist die Marine, die auch eben Küstenwachaufgaben übernimmt. Also ein wirklich sehr klassisches Beispiel für eine zivil-militärische Zusammenarbeit. In Deutschland ist es nur die Bundespolizei, die mit dem Lagezentrum an Eurosur angeschlossen wird. Aber auf dieser Ebene arbeitet die Bundespolizei eben mit so einem zivil-militärischen Konglomerat zusammen. Und das Beispiel Italien ist ganz gut geeignet, um noch eine andere sehr problematische Entwicklung auch zu skizzieren. Nämlich, über Italien werden auch andere Länder an Eurosur angeschlossen. Vor allen Dingen Libyen. Also nach dem Libyen-Krieg, oder ich würde mal sagen mit dem Libyen-Krieg, gingen auch verschiedene Absprachen einher, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Und zwar vor allen Dingen im Bereich der Grenzüberwachung. Kurz ausgeholt, Libyen und Italien hatten, wann war es, 2009, 2010, einen sogenannten Freundschaftsvertrag abgeschlossen, der quasi die Verbrechen der Kolonialzeit in irgendeiner Weise aufarbeiten sollte. Da wurden mehrere Milliarden an Entschädigungsleistungen vereinbart. Italien konnte durchsetzen, dass die Hälfte der Summe in Italien reinvestiert werden muss. Also alles, was quasi Libyen gezahlt wurde, musste in Italien reinvestiert werden. Ein beträchtlicher Teil ging in die Rüstungsindustrie für Überwachungssysteme. Für Überwachungssysteme der Landgrenzen und der Seegrenzen. Das heißt, ach so, und vielleicht noch ein Zitat, Berlusconi kam damals nach Hause und hat der italienischen Presse in den Blog diktiert, wir werden mehr Benzin aus Libyen bekommen und weniger Einwanderung. Ein ziemlich krasses Zitat, und das, was auf der Ebene der Europäischen Union passiert, knüpft eigentlich nahtlos daran an, denn Italien wird quasi zum Motor der gemeinsamen Grenzüberwachung. Also Italien ist quasi das Land, was Libyen eingemeindet in dieses europäische Überwachungsnetzwerk. Libyen wird auch zwei Kontrollzentren einrichten, in Tripolis und Benghazi. Die werden an das Eurosur-Netzwerk, was ich eben beschrieben habe, angeschlossen werden, indirekt. Offiziell sind sie das nicht, aber sie sind angeschlossen an dieses beschriebene italienische Kontrollzentrum und arbeiten dann eben mit der EU gemeinsam an der Abwehr von Flüchtlingen. Vielleicht habt ihr ein bisschen parat, das war in der letzten Zeit in den Schlagzeilen, diese beiden Schiffe, die vor Lampedusa gesunken waren, mit insgesamt um die 400 Toten Anfang Oktober. Da gab es ein Schiff, die gesagt haben, dass sie, als sie abgelegt waren, von der libyschen Marine oder von einem libyschen Schiff beschossen wurden. Es ist nicht ganz klar gewesen, ob das die Küstenwache war, ob das die Marine gewesen ist. Aber es gibt bilaterale Abkommen zwischen Italien und Libyen, die sehr weitgehend sind. Zum Beispiel, dass Italien und Libyen gemeinsame Patrouillen machen vor Libyen. Dass italienische Militärs, libysche Militärs einladen, auf ihren Schiffen mitzufahren. Italien hat eine eigene militärische Operation jetzt gestartet, nach diesen Schiffsunglücken, um die Küste vor Libyen mit dem Militär zu überwachen. Also extra Militärschiffe dahin geschickt, um quasi Grenzkontrollmaßnahmen durchzuführen. Da werden auch Drohnen, also diese unbemannten Luftfahrzeuge, Italien hat diese Predator-Drohnen aus den USA, Die werden auch eingesetzt zur Grenzüberwachung auf dem Mittelmeer. Jetzt gibt es einen ganz neuen Vertrag von letzter Woche, der besagt, dass diese Drohnen sogar bis tief ins Landesinnere fliegen können und sogar die Landgrenzen überwachen dürfen. Also ich will nur sagen, es ist ein sehr weitgehendes Überwachungssystem, was so ein bisschen über Umwege eben auch nordafrikanische Länder einbindet. Die EU hat gesagt, man solle doch bitte auch auf Tunesien und Ägypten entsprechenden Druck ausüben und Algerien entsprechenden Druck ausüben, ebenfalls bei Eurosur mitzumachen. Und anscheinend erfolgreich, eine italienische Nachrichtenagentur meldet, dass nächstes Jahr eben auch diese drei Länder in irgendeiner Form bei diesem Netzwerk mitmachen werden. Also ich finde das eine sehr bedeutsame Entwicklung, also wie einerseits das Militär hergenommen wird, um die Grenzüberwachung zu perfektionieren und wie andererseits Libyen auch fungiert als so eine Art Vorposten. Mir kommt es so ein bisschen so vor, dass Libyen jetzt so eine Rolle übernimmt wie damals Polen vor über 10 Jahren. Also Polen, ich glaube 2006 ist Polen offiziell der EU beigetreten und wir Polen quasi so zunächst als Pufferstaat und dann eben als der EU zugehörig wesentliche Rollen der Flüchtlingsabwehr im Bereich der östlichen Landgrenzen übernommen hat. Das gleiche macht jetzt Libyen. Und also diese ganze Entwicklung, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall sehr arg im Auge behalten, weil dazu kommt noch, dass die Europäische Union auch in Libyen eine eigene Polizeimission gestartet hat. Diese Polizeimission hat den Zweck, eine Gendarmerie aufzubauen. Ich habe das vorhin erwähnt, was eine Gendarmerie ist. Ich sage es nochmal, das sind Polizeien, die dem Militär unterstehen und die Aufgaben im Innern übernehmen. Die sollen zunächst die Grenzsicherung machen, also die sollen quasi den Milizen die Grenzübergänge aus der Hand nehmen. Im Moment werden in Libyen fast alle Grenzübergänge von Milizen kontrolliert und der Staat will die Kontrolle haben, und zwar das Militär. Also diese Gendarmerien unterstehen dem Militär, man will die Kontrolle haben für die Landgrenzen, für die Seegrenzen, und die Bundespolizei macht auch bei dieser Operation mit. Die Bundespolizei sagt, naja, wir machen, also was wir da zu tun haben, wir arbeiten lediglich mit dem Innenministerium zusammen, aber die gesamte Libyen-Polizeimission der Europäischen Union geht eigentlich darum, dass eben diese Gendarmerie und diese Küstenwache gestärkt wird, die dann eben dem Militär unterstehen. Ich will es mal dabei belassen für die externe Dimension. Ach so, was ich unbedingt noch erwähnen muss ist, ich habe ja gesagt, Italien hat eine Militärmission gestartet, um die Grenzüberwachung zu perfektionieren. Es gibt auf Ebene der Europäischen Union den sogenannten Auswärtigen Dienst. Das sind so die Guido Westerwelles der Europäischen Union. Also die kümmern sich um die Außenpolitik. Da gibt es die Hohe Vertreterin, die ist sozusagen die Vorsitzende. Und die haben letzte Woche einen Vorschlag oder vor 2 Wochen einen Vorschlag veröffentlicht und haben gesagt, hey, das wäre doch total super, wenn wir das auch so machen wie Italien. Und Kriegsschiffe, die im Mittelmeer sind, auch Frontex zur Verfügung stellen, Kriegsschiffe und Aufklärungsflugzeuge, dass die eben auch Flüchtlinge fangen auf dem Mittelmeer. Insbesondere gibt es einen Flottenverband der NATO, der sowieso im Mittelmeer kreuzt. Das sind, glaube ich, so 7 Schiffe, keine Ahnung, Zerstörer, Versorgungsschiffe, so ein Flottenverband halt. Und die haben vorgeschlagen, dass dieser Flottenverband doch Aufklärung für Frontex-Missionen im Mittelmeer leisten könnte, beispielsweise. Also ne, diese wirklich ziemlich krasse zivil-militärische Aufrüstung der Grenzen, vor allen Dingen im Mittelmeer. Ich will aber noch ein paar Worte verlieren, auch zu den Binnengrenzen innerhalb der Europäischen Union. Also wir sehen eben eine wirklich krasse Aufrüstung der Außengrenzen, aber auch innerhalb dieses sogenannten Schengener Abkommens werden die Grenzen mehr oder weniger wieder eingeführt. Das Schengener Abkommen, wann war es? 95, wer weiß es noch, 96, das endgültige Schengener Abkommen, regelt eigentlich, dass die Binnengrenzen der Europäischen Union, also aller Mitgliedstaaten, inzwischen sind es 28 Mitgliedstaaten, ohne Kontrolle überquert werden dürfen. Egal, wo die Person herkommt, also unabhängig von der Nationalität, es gibt keine Kontrollen der Binnengrenzen. Fast. Also man darf stichprobenartige Kontrollen durchführen. Wir wissen, dass die deutschen Bullen das gerne sehr weit ausdehnen, dass man sogar die Binnengrenzen Deutschlands im Frankfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Also dass Züge zum Beispiel, die aus Frankreich kommen, bis nach Frankfurt rassistisch kontrolliert werden, also unter rassistischen Kriterien Leute eben angehalten, nach Papieren gefragt etc. Und jetzt ist es so, später werden ja die Genossen von Lampedusa Hamburg noch ein bisschen erzählen, dass viele Leute nach der arabischen Revolution über Lampedusa, also Bewegungsfreiheit in die eigenen Hände genommen haben und übers Mittelmeer übergesetzt sind und nach Italien gekommen sind. Und Italien hat den hat einigen der Leute, also diejenigen, die aufgegriffen wurden von der Küstenwache, teilweise eben einen Aufenthaltsstatus gegeben und hat die Leute quasi reisen lassen innerhalb der EU und damit schwere diplomatische Spannungen mit Frankreich hervorgerufen. Frankreich hat gesagt, wir akzeptieren diesen Aufenthaltstitel nicht. Wir führen unsere Grenzkontrollen wieder ein, wir lassen die Leute aus Italien nicht einreisen. Das hat zu einem ziemlich komplexen Diskussionen auf EU-Ebene geführt. Letztlich endet es damit, dass Frankreich und Deutschland, also Friedrich und der damalige Innenminister Guillon aus Frankreich, durchgesetzt haben auf Ebene der Europäischen Union, man darf jetzt wieder die Binnengrenzen kontrollieren. Ich will nur mal ganz kurz daran erinnern, die Freizügigkeit in der Europäischen Union, die du vorhin auch zitiert hast, galt eigentlich als die größte Errungenschaft in der EU. Also die Freizügigkeit der Abbau der Grenzen, keine Kontrollen mehr, ist jetzt sozusagen gekippt. Nämlich Frankreich und Deutschland setzen durch, dass die Binnengrenzen wieder kontrolliert werden dürfen. Und zwar dann, wenn ein anderer EU-Mitgliedstaat seine Außengrenzen nicht mehr genug unter Kontrolle hat. Frankreich hat das auf Italien gemünzt. Also Frankreich meinte Italien, wo die ganzen Lampedusa-Flüchtlinge eben in die EU einreisten. Deutschland hat es auf Griechenland gemünzt. Also Deutschland hat dafür gesorgt, dass Griechenland unter dem Diktat der EU steht, nicht nur was den ESM-Vertrag betrifft, also nicht nur was sozusagen rund um Finanzpolitik geht, sondern alles, was rund um Migrationspolitik geht. Griechenland muss alles halbe Jahr den anderen Innenministern Bericht erstatten. Also vielleicht wisst ihr das, ich glaube, die EU-Minister treffen sich dreimal im Halbjahr, also unter jeder Präsidentschaft treffen sich dreimal. Und auf einem dieser Treffen muss Griechenland Bericht erstatten über den nationalen Migrationsaktionsplan. Dieser Plan dient dazu, wie hält man die Flüchtlinge fern von Griechenland und damit von der EU. Das ist einmalig, das hat es noch nie gegeben. Also so wie Griechenland quasi unter der Knute im Bereich der Finanzpolitik steht, stehen sie auch unter der Knute der Migrationspolitik. Willst du mir sagen, dass ich jetzt fertig werden muss? Nein, überhaupt nicht. Aber ich werde jetzt. Ich habe hier Halt gesucht. Und so wurden eben Griechenland, die Beispiele Griechenland und Italien benutzt, um auch die Innengrenzen wieder kontrollieren zu dürfen. Das Schengen-Regelwerk wird jetzt geändert. Der Beschluss ist gefasst, es muss jetzt nur noch ins Gesetz geschrieben werden, gültig wird es dann in einem Jahr. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen ihre Binnengrenzen jetzt wieder kontrollieren, sogar bis zu 3 Jahre, wenn ein anderer Mitgliedstaat seine Außengrenzen nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist sozusagen eine der Maßnahmen, die wir auch beobachten können, eben nach diesen ganzen Fluchtbewegungen, nach der Revolution in Tunesien, nach den Umbrüchen in Libyen, wo eben viele Leute gesagt haben, aus unterschiedlichen Gründen, eben ich will in die EU einreisen. Eine Sache noch, wie die EU auch ansonsten im Binnenverhältnis eben Kontrollen einführt. Ich habe ja diesen Schengener Grenzkodex erwähnt, dieses Schengener Abkommen. Da wird eben gesagt, ne, alle Grenzen werden abgebaut, aber auch schon damals, also auch schon vor über 15 Jahren, wurden sogenannte Ausgleichsmaßnahmen eingeführt. Und zu diesen Ausgleichsmaßnahmen gehören nicht nur diese, in Deutschland nennt sich das anlassunabhängige Kontrollen in so einem gewissen Korridor, rassistische Kontrollen natürlich. Zu den Ausgleichsmaßnahmen gehört auch, dass jedes halbe Jahr eine EU-weite Polizeioperation durchgeführt wird. Da sind immer so an die 20.000 Polizisten und Polizistinnen beteiligt. Also eine wirklich extrem hohe Zahl. Ungefähr, ne, runtergebrochen 800 bis 1.000 pro Mitgliedstaat, die innerhalb von einer Woche gleichzeitig in der gesamten EU Kontrollen durchführen an Autobahnen, an Bahnhöfen, an neuralgischen Punkten, wo Flüchtlinge vermutet werden und quasi so eine EU-weite Razzia machen, um Flüchtlinge aufzuspüren, um nicht nur sogenannte Overstayers zu finden, also Leute, die ihren Aufenthaltsstatus sozusagen überzogen haben, die aus irgendwelchen Gründen ausreisen müssen, aber das nicht getan haben, sondern auch, um festzustellen, wer ist überhaupt mit welchem Aufenthaltstitel gerade in der EU. Und das ist auch noch eine weitere krasse Entwicklung, mit der ich vielleicht die kurze Skizze jetzt beenden würde, ist, dass sich die Migrationsabwehr der Europäischen Union auch verlagert hinsichtlich einer sogenannten Gefahrenabwehr. Das beobachten wir sowieso überall, dass also viel mehr, immer mehr Polizeiarbeit ins Vorfeld verlagert wird. Das Gleiche passiert aber eben auch im Bereich von Migration. Also man versucht quasi eine ständige Statistik zu unterhalten und zu aktualisieren, wie viele Flüchtlinge, wie viele Migranten, wie viele Touristen sind gerade mit welchen Papieren in der Europäischen Union und inwiefern müssen wir Maßnahmen ergreifen, um die Leute rauszuwerfen. Also so eine stetige migrantische Buchhaltung, was im Sprech der Polizei dann sowas wie Intelligence-led Policing, also aufklärungsbasierte Polizeiarbeit, Risikoanalyse und so weiter. Also man versucht so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wie viele sind im Moment hier, wo werden die nächsten kommen, welche neuralgischen Punkte müssen wann kontrolliert werden. Also so eine Vorverlagerung auch der Grenzpolizeiarbeit. Ja, vielleicht würde ich es dabei erstmal belassen. Dann kannst du ein bisschen ins Detail gehen. Also bis hierhin, also die Versuche, niemanden reinzulassen. Nun wird Björn Steen uns erzählen, was mit denen passiert, die es leider doch geschafft haben. Die Anwesenheit der Lampedusa-Flüchtlinge hier in Hamburg seit gutem halben Jahr, eine Gruppe von 300 Flüchtlingen, die zunächst in Italien gestrandet waren, hat den Blick auf die sogenannten Dublin-Regeln wieder verstärkt, nämlich das, was schon angedeutet wurde, eben Europa schottet sich nicht nur nach außen ab, sondern auch nach innen, auch innerhalb Europas werden Flüchtlinge daran gehindert, in das Land ihrer Wahl zu reisen. Das heißt, es ist eben nicht damit getan, die Grenzen, die schon aufgezeigt wurden, zu überwinden, das Mittelmeer zu überwinden und Europa zu erreichen. Auch hier ist es keinesfalls garantiert, dass man ein reguläres, menschenwürdiges Asylverfahren bekommt. Das Konzept, was dahinter steckt, die Idee, tauchte Anfang der 90er Jahre auf. Damals wurde in Deutschland die sogenannte Drittstaatenregelung erfunden und im Rahmen des Asylkompromisses wurde die Drittstaatenregelung ins Grundgesetz aufgenommen und in die entsprechenden Asylgesetze. Ziel war es, möglichst Asylverfahren in Deutschland zu verhindern und irgendeinen Weg zu finden, Flüchtlinge, die in Deutschland gelandet sind, hier auch in andere Länder zurückschicken zu können. Diese Regelung, die Anfang der 90er eingeführt wurde, lief zunächst mal ins Leere, weil es kein Konzept gab, wie man das eigentlich umsetzen kann. Es fehlten die Mechanismen, das umzusetzen. Und diese Mechanismen wurden dann in der Folgezeit auf EU-Ebene geschaffen, nämlich zum einen ein System überhaupt nachzuweisen, durch welche Länder sind die Flüchtlinge gereist, wo war die erste Einreise. Dann ein Mechanismus, eine Regelung, um zu klären, welches sichere Drittland ist denn eigentlich zuständig für das Asylverfahren. Und als drittes eine Regelung, wie kann man das umsetzen, dass möglichst unkompliziert und einfach Flüchtlinge innerhalb Europas hin und her geschickt werden. Dazu wurde zunächst zwischen einzelnen Mitgliedstaaten, Frankreich, Deutschland, die Benelux-Staaten haben damit angefangen, ein sogenanntes Dubliner Übereinkommen geschaffen, in dem das erste Mal solche Regeln aufgestellt wurden. Dieses Dubliner Übereinkommen hat sich dann weiterentwickelt, schließlich zu einer EU-Verordnung, im Moment die sogenannte Dublin-II-Verordnung und ab nächstes Jahr heißt sie dann Dublin-III-Verordnung, in der diese Regeln aufgestellt wurden. Daneben wurde die Eurodac-Verordnung geschaffen, ein Regelwerk auf europäischer Ebene, das alle Mitgliedstaaten verpflichtet, alle unerlaubt Einreisenden, Migranten, Ausländer zu erfassen, mit Fingerabdrücken erkennungsdienstlich zu behandeln und in eine europäische Datei einzugeben. Damit werden inzwischen fast flächendeckend alle Menschen, die nach Europa kommen und nicht auf offiziellen Wege, das heißt mit einem Visum einreisen, erfasst und in diese Datei eingegeben. Darüber hinaus werden auch alle Asylanträge in diese Datei eingegeben. Mit diesen beiden Verordnungen ist jetzt ein System geschaffen worden, das sogenannte Dublin-System, was eben ermöglicht, Flüchtlinge innerhalb Europas hin und her zu schicken. Die Dublin-Verordnung regelt zunächst mal die Kriterien der Zuständigkeit. Hauptkriterium und das Kriterium, was am meisten angewandt wird, ist eben die Verantwortung des Mitgliedstaates für die Einreise, sprich, welches Land hat vielleicht ein Visum ausgestellt, welches Land hat die Einreise ermöglicht, indem die Außengrenzen nicht ausreichend geschützt wurden. Daneben gibt es Kriterien, die auch an der Familie anknüpfen. Das spielt allerdings in dem gesamten Verfahren nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil auch nur auf die Kernfamilie, also die Kleinfamilie, überhaupt Bezug genommen wird. Die Dublin-Verordnung regelt darüber hinaus die Übernahmeverpflichtung. Das heißt, der nach diesen Kriterien festgestellte zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, einen Flüchtling wieder aufzunehmen, ohne dass dafür Dokumente vorgelegt werden müssen, die die Identität des Flüchtlings belegen. Das heißt, es wird tatsächlich ohne große Komplikationen erreicht, dass Flüchtlinge hin und her geschoben werden. Die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates wird nicht nur durch die Einreise, die Ersteinreise begründet, sondern auch dadurch, dass in einem Mitgliedstaat ein Asylverfahren durchgeführt wurde. Und das ist insbesondere für die Flüchtlinge der Lampedusa-Gruppe von Bedeutung. Das heißt, die Zuständigkeit von Italien ist alleine dadurch begründet, dass alle Mitglieder dieser Gruppe in Italien ursprünglich ein Asylverfahren durchgeführt haben. Und die Zuständigkeit und die Übernahmeverpflichtung oder Rückübernahmeverpflichtung von Italien setzt gar nicht voraus, dass hier in Deutschland ein neuer Asylantrag gestellt wird, sondern jeder Flüchtling, der in einem EU-Staat schon einmal ein Asylverfahren hatte, kann ohne weiteres in diesen Staat zurückgeschickt werden. Und das, wenn man das weiß, und das ist im Grunde genommen ganz klar und eindeutig in der Dublin-Verordnung geregelt und auch in der entsprechenden Umsetzung im Asylverfahrensgesetz, dann wird dann sofort klar, dass die Vorschläge des Senats, die angeblichen Angebote, hier, die Flüchtlinge können sich doch hier melden und einen Antrag stellen auf ein humanitäres Aufenthaltsrecht, natürlich ins Leere gehen, weil dafür nach dem Dublin-System überhaupt gar keine Rechtsgrundlage ist. Ich bin sicher, dass die Flüchtlinge, die entsprechende Anträge jetzt gestellt haben, früher oder später damit konfrontiert werden, dass ein Bescheid vorliegt, der die Abschiebung nach Italien androht. Von daher muss man feststellen, dieses Angebot ist tatsächlich ein Scheinangebot. Und das hatte vor kurzem, vor 2 Wochen, auch eine große Gruppe von Anwälten in Hamburg dazu motiviert, als Anwälte zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Es waren über 100 Anwälte, die eine Presseerklärung veröffentlicht haben und eben da auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass dieses Angebot tatsächlich ein Scheinangebot ist und dass im Hinblick auf diese Dublin-Regeln es dringend erforderlich ist, eine politische Lösung zu finden. Weil nur über eine politische Lösung, und die politische Lösung wäre hier nach dem Aufenthaltsgesetz, nach § 23 einen Aufenthalt zu gewähren, besteht die Möglichkeit, diese Dublin-Regeln dann national durch eine nationale Entscheidung auszuhebeln. Die Umsetzung dieser Dublin-Regeln war von Anfang an darauf ausgerichtet, möglichst ohne großen Widerstand, ohne rechtliche Auseinandersetzung, das Hin- und Herschieben von Flüchtlingen in Europa zu bewerkstelligen. In Deutschland und auch in anderen Ländern wurden gesetzliche Regelungen geschaffen, die ausdrücklich es ausschlossen, dass man Rechtsmittel einlegen kann, effektive Rechtsmittel einlegen kann, das heißt durch eine einstweilige Anordnung eine Abschiebung verhindern kann. Und es wurden Regelungen eingeführt, die dazu führen sollten, Anwälte in diesen Verfahren auszuschließen. Es wurde geregelt, dass entsprechende Abschiebebescheide den Flüchtlingen direkt zugestellt werden, und zwar möglichst in dem Moment, wo die Abschiebung beginnt. Das heißt, es fanden die sogenannten Abschiebungen im Morgengrauen in der Regel statt. Flüchtlinge, die von Dublin-Verfahren betroffen waren, wurden morgens früh aus ihren Unterkünften abgeholt. Auf dem Weg zum Flughafen wurde ihnen der Bescheid in die Hand gedrückt und damit verhindert, dass effektiv Rechtsschutz überhaupt möglich wurde. Es hat dann schon einige Jahre gedauert, bis sich durchgesetzt hat, dass ein solches Verfahren natürlich mit der Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes überhaupt nichts zu tun hat. Regelmäßig haben Verwaltungsgerichte dann trotzdem, trotz des gesetzlichen Verbotes, trotzdem einstweiligen Rechtsschutz gewährt und Abschiebung untersagt. Aber es hat eben bis zum 1. September, bis Anfang September gedauert, bis das dann auch im Gesetz umgesetzt wurde und jetzt auch diese Art von Abschiebung verhindert wurde. Aber jahrelang wurde das eben so praktiziert. Diese Dublin-Verfahren haben auch einen erheblichen Umfang bezüglich der gesamten Asylantragsteller hier. Im ersten Halbjahr 2013 gab es ca. 42.000 Asylanträge. Knapp 1.000 Übernahmeersuchen entsprechend den Dublin-Regeln wurden gestellt. Das heißt, ein Viertel der Asylantragsteller sind gar nicht in ein reguläres Asylverfahren gekommen, sondern mussten zunächst so ein Dublin-Verfahren durchlaufen, was dazu führt, dass es auch keine Entscheidung in ihrem Asylverfahren gibt. Ähnlich sieht das in den anderen europäischen Ländern aus. Auch da ein relativ großer Anteil von Dublin-Verfahren. In der Begründung wird ja immer wieder gesagt, ja, es geht darum, einen gerechten Ausgleich der Flüchtlinge innerhalb Europas herzustellen. Wenn man sich die effektiven Zahlen anguckt, dann stellt man schnell fest, dass es Quatsch ist. Deutschland nimmt knapp genauso viele Flüchtlinge von anderen europäischen Staaten wieder auf, wie aus Deutschland in andere Staaten weggeschickt werden. Das heißt, es ist einfach, das ganze Konzept bedeutet eine Abschreckung und eine Verhinderung des Zugangs zu einem Asylverfahren für die Flüchtlinge. Die Gründe, warum es innerhalb Europas zu Wanderungen der Flüchtlinge kommt, sind insbesondere in Bezug auf Italien ja immer wieder berichtet worden. Die Lebenssituation von Flüchtlingen in Italien ist katastrophal. Nur ein geringer Anteil der Asylbewerber hat überhaupt Zugang zu einer Unterkunft. Viele Flüchtlinge leben auf der Straße und insbesondere die Flüchtlinge wie die Flüchtlinge der Lampedusa-Gruppe, die in Italien ein humanitäres Aufenthaltsrecht bekommen haben oder zum Teil sogar eine Flüchtlingsanerkennung, haben keinerlei Zugang zu sozialen Rechten. Sie dürfen zwar arbeiten, aber sie haben kein Recht auf eine Wohnung, auf eine Unterkunft, kein Recht auf Sozialhilfe. Die Flüchtlinge leben in Italien entweder auf der Straße oder in besetzten Häusern unter katastrophalen Verhältnissen. Und es ist nur verständlich und nachvollziehbar, dass diese Flüchtlinge dann in andere Länder weiterwandern, wobei Italien selbst eben das auch unterstützt, indem gesagt wird, wir können dir nicht helfen, geh mal nach Deutschland oder nach Frankreich. Hier in Deutschland gibt es natürlich nicht nur die 300 Flüchtlinge, die sich hier in der Lampedusa-Gruppe organisiert haben, sondern die Zahl derjenigen, die in ähnlicher Situation sind, dürfte in die Tausende gehen. Es gibt eine große Gruppe in Berlin, die auch in Zelten leben. Aber es gibt auch ganz viele Einzelne, die versuchen, irgendwie ihren Weg hier zu finden. Aber aufgrund des Dublin-Systems werden sie letztendlich hier auch marginalisiert, in die Illegalität getrieben und haben keine Chance, irgendwie hier einen legalen Aufenthalt zu bekommen. Okay, Dankeschön. Ja. Dankeschön. Bevor wir nun nach einer kurzen Pause in die Runde mit den beiden Sprechern der Lampedusa-Gruppe einsteigen, von hier aus noch gefragt, gibt es irgendwelche Bemerkungen, Fragen, Widersprüche zu klären an diesem Punkt der Veranstaltung oder nicht? Ja, da hinten. Moin Moin, mein Name ist Ralf Ahles, ich komme aus Bad Kreuznach und komme ungefähr 600 Kilometer angefahren, damit ich für die Lampedusa-Flüchtlinge trommeln kann. Einfach trommeln. Das ist mir wichtig. Ich versuche dem Ali, der mittlerweile ein guter Freund geworden ist, wenn ich immer auf der Durchreise bin nach Lübeck oder Schwerin, in Lampedusa-Zelt zu unterstützen. Mit kleinen Geschenken, mit Geldgeschenken, mit Flyer verteilen. Und was ich einfach nicht verstehen kann, ich bin halt Rentner, war 11 Jahre Soldat, 35 Jahre lang Höhenrettungsfeuerwehrmann, warum man einfach Menschen, die Menschen sind und auch Rechte haben, Grundrechte, nicht einfach diese Rechte gewährt. Es gibt gute Rechtsanwälte, es ist eine starke Gruppe da. Warum kann man nicht einfach hingehen, und einfach sagen, Mensch Leute, wir trommeln mal ein paar gute Anwälte zusammen und versuchen das einfach mal durchzufechten. Das wäre meine Frage. Weil jeder andere Mensch hat ja auch Grundrechte. Es ist keine rechtliche Frage. Das hatte ich versucht darzustellen. Das Recht, das Gesetz, was hier herrscht, ist eindeutig gegen die Flüchtlinge. Und mit dem derzeit bestehenden Gesetz können wir den Lampedusa-Flüchtlingen nicht helfen. Der Weg, um den Flüchtlingen zu helfen, ist der, den die Gruppe auch beschreitet, der politische Weg, politischen Druck zu machen, gegen dieses Dublin-System zu kämpfen und ganz konkret, um den Flüchtlingen zu helfen, hier so starken Druck aufzubauen, dass der Senat die Initiative ergreift, den Flüchtlingen ein Aufenthaltsrecht nach dem Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz zu geben. Das ist aber nur möglich, wenn der Senat eine politische Entscheidung trifft. Und dazu muss der Druck aufgebaut werden und weiter fortgesetzt werden. Und das wäre dann auch vielleicht so der erste Schritt, dieses Dublin-System in Frage zu stellen. Wenn man sich die Koalitionsverhandlungen anguckt, dann sieht man, dass das völlig ausgeklammert wurde, obwohl die SPD immer wieder gesagt hat, wir wollen da eine andere Regelung. Und wenn in einzelnen Bundesländern jetzt solche Regelungen getroffen werden und damit auch politisch erklärt wird, wir lehnen das Ergebnis der Dublin-Regeln ab und schaffen eine politische Regelung, die das in Frage stellt, dann hätte man einen ersten Schritt gewonnen. Aber doch in Deutschland. Das heißt also, die Leute sind doch hier. Warum macht man nicht mit mehreren Rechtsanwälten eine Sammelklage, wie man das ja auch für andere Sachen macht? Warum nicht? Also, ich finde es gut, wenn auf verschiedensten Ebenen Leute die ganzen Bemühungen der Geflüchteten unterstützen. Ich persönlich halte aber viel, viel mehr von politischem Druck. Politischer Druck findet natürlich zuallererst gerade in Hamburg und Berlin statt, wo die Lampedusa-Flüchtlinge sich selber organisieren, in Camps mit Hungerstreiks etc. und auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Auf jeden Fall seit fast 2 Jahren inzwischen Hungerstreiks und andere Geschichten organisieren im Zuge dieser ganzen, sage ich mal, nie dagewesenen Selbstorganisation von Geflüchteten in Deutschland gibt es extrem viel Vernetzung unter den Lagern, die teilweise, wie ihr wisst, in der Pampa liegen, wie auch immer, also Geflüchtete halt enorme Anstrengungen unternommen haben, diese ganzen Kämpfe zu vernetzen. Aber ich würde in dem Kontext, also ich persönlich habe es nicht so mit dem Trommeln, ich habe es mehr mit der Politik, und ich würde eher nochmal darauf verweisen, dass diese Woche die Innenministerkonferenz in Osnabrück stattfindet. Also die Innenministerkonferenz ist jedes Jahr unter einer anderen, unter Schirmerschaft eines anderen Bundeslandes. Jetzt ist es Niedersachsen, die Dezemberkonferenz findet in Osnabrück statt. Und Es gibt eine große Mobilisierung auch dazu. Es gibt verschiedenste Demonstrationen. Und unter den fast 50 Tagesordnungspunkten befassen sich 5 oder 6 mit Migration. Also da gehört unter anderem auch das sogenannte Resettlement-Programm dazu. Also wie viele Flüchtlinge wählen wir privilegiert aus, um ihnen einen Aufenthaltsstatus der Europäischen Union zuzuerkennen. Aber auch diese ganzen anderen Geschichten, also Dublin beispielsweise und natürlich auch die Selbstorganisation der Flüchtlinge, die wir eben seit fast 2 Jahren beobachten, die natürlich für die Innenminister der Länder und auch des Bundes übrigens, also der Bund ist daran an der Innenministerkonferenz der Länder mitbeteiligt, also kommt da auch hin, Friedrich kreuzt da auch auf, denen es natürlich ein Dorn im Auge ist. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass es in Hamburg möglich wäre, einem rassistischen Senat und seinem Bürgermeister immerhin so weit in die Brenne zu bringen, wie es in den letzten 2, 3 Monaten hier dieser Lampedusa-Gruppe und einer an sie sich solidarisch ihr anschließenden Bewegung gelungen ist, hätte ich ihn ausgelacht. Das ist ein erstaunliches Phänomen, mit dem ich jedenfalls nicht mehr gerechnet hätte und zu dem ich nur sagen könnte, weiter so. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sitzen hier oben die beiden Sprecher der Lampedusa-Gruppe und erzählen davon, wie sie von Libyen hierher gekommen sind und was ihnen hier widerfahren ist und wie Sie das verstehen, was Ihnen hier geschieht. Ja, liebe Gäste, auch ich freue mich sehr, euch nochmal hier begrüßen können zum weiteren Verlauf der Veranstaltung. Ich bin Martin Dolzer, ich bin einer der Unterstützer der Lampedusa-Gruppe von Anfang an und werde jetzt den zweiten Teil der Veranstaltung moderieren, in der uns die Gäste Friday Emitola ganz zur Linken, einer der Sprecher der Lampedusa-Gruppe, und Asuko Udo, ein weiterer der Sprecher der Lampedusa-Gruppe, mit Hilfe unserer Übersetzerin hier euch etwas erzählen werden, einmal über die Fluchtgeschichte und über die momentane Situation der Gruppe. Das baut auf, die ganze Veranstaltung ist ja sehr konsistent aufgebaut, auf die beiden Vorträge, die wir bereits gehört haben, einmal über die politische Situation und die rechtliche Situation. Und ich will gar nicht viel sagen, sondern möchte jetzt Friday Emitola das Wort geben. I give you the word, Friday. Yeah. Good evening, everybody. My name is Friday Emitola. I'm one of the speakers of the Lampedusa Group in Germany here. Yeah, I really want to explain how we started our journey right from Libya to Italy. Although for the background, it wasn't our intention to be here in Europe, but it was because of the interests. Ich fange schon mal ein bisschen an, zwischendurch kurz zu übersetzen. Ich möchte euch etwas erzählen davon, wie unsere Gruppe von Libyen nach Italien gekommen ist. Yeah, it was because of the interest of the Europeans. That's why we are here suffering on the street today. I didn't get it. I'm sorry. It's because of the interest of the Europeans. Yeah. That's why we are here suffering on the street today. Wir sind hier in Hamburg und leiden auf den Straßen aufgrund der Interessen, die die Europäer in Libyen, in Afrika verfolgen. Well, we were all in Libya working, surviving, at least supporting our families back home in Africa. Als wir in Libyen gelebt haben, haben wir gearbeitet, wir haben uns um unsere Familien kümmern können, wir haben uns um unser Umfeld kümmern können. Today we become a beggar in the street of Europeans. Und jetzt sind wir Bettler auf europäischen Straßen. So, really when we were working, the war started, I think February 2011. Right from Benghazi, that's when the problem started from. So, Europeans came in as a NATO to make peace just because of the regime changing. Ich fürchte, ich habe da wieder nicht alles ganz verstanden. Also die Probleme haben begonnen im Februar 2011, als die Europäische Union und die NATO in Benghazi einmarschiert sind. Die Probleme haben angefangen, genau zu dem Zeitpunkt, den sie gesagt hat, in Benghazi, als es einen Aufstand gab und es ein Regime-Change begann. Und dann hat die NATO interveniert. So that's where the problem started. I know most of you will ask why we didn't go back to Africa, but it wasn't possible because we have about 5 borders surrounding Libya. We have Chad, Niger, Egypt, and Tunis. Viele Fragen, und das ist eben der Grund, weswegen wir Libyen verlassen mussten. Viele fragen uns immer wieder, warum gehen wir denn nicht nach Afrika zurück? Das ist gar nicht möglich. Dafür müssten 5 Grenzen überquert werden. Die Grenzen Tschad, Ägypten, Nigeria, Ägypten und Tunesien. So, only the exit we have to escape from the war in Libya is through the Mediterranean Sea to Italy. Wir mussten eben schon dem Krieg in Libyen vor dem Krieg in Libyen flüchten, um nach Italien zu kommen. So that's how we find ourselves in Italy, in Lampedusa in Italy, which is the first place we stepped our toes on. In European country. Und so sind wir dann irgendwann in Lampedusa gelandet, was eben der äußerste Vorposten Europas ist. So wait a second. Ich möchte noch einmal klarstellen, der erste Moment, den er beschrieben hat, war, viele Menschen fragen nicht, warum sie nicht zurückgehen, sondern viele Menschen fragen, warum seid ihr nicht in afrikanische Länder oder in eure Heimatländer in Afrika geflohen? Und dann hat er eben beschrieben, dass rund um Libyen die Länder, die er beschrieben hat, sind und es nicht möglich ist, durch diese Grenzen zu kommen, die sind nämlich zu. So, well, when they were rescuing us from the sea, from the Mediterranean Sea, we were thinking that, yeah, the life is better, but we never knew that we are getting to a hell. Als man uns aus dem Mittelmeer gefischt hat, haben wir geglaubt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt wird das Leben besser werden, aber wir haben nicht gewusst, dass wir in einer Hölle landen werden. So, after they rescued us from the sea, they put us in different area, in different camps, in different region in Italy. Nachdem sie uns aus dem Meer gefischt haben und aus dem Meer gerettet haben, haben sie uns in verschiedene Lager in verschiedenen Orten Italiens aufgeteilt. So they started giving us 3 months document from there, going on until we get to 2 years in Italy. Und wir haben Papiere bekommen, wenn ich das jetzt wieder richtig verstanden habe, die uns einen Aufenthalt von 2 Jahren in Italien ermöglicht haben, erlaubt haben. Ja. So after the 2 years, Italian government now decided that the project has closed and now they are no more responsible for any one of us again. Und nachdem diese 2 Jahre abgelaufen waren, hat der italienische Staat behauptet, jetzt sind sie nicht mehr für uns zuständig, das Projekt ist beendet und sie haben nichts mehr mit uns zu tun. So we keep on asking from different camp that what is the problem, why that they said Italian government said they cannot be no longer be responsible for our problems any longer, that what they will easily do, that they're going to issue the document out for everybody, that we have the right to go to any part of European country and continue our living. Als wir davon erfahren haben, also in den Lagern, haben wir versucht rauszukriegen, was ist los, wo ist das Problem, was geht vor, und da wurde uns halt bestätigt, die italienische Regierung, der italienische Staat ist nicht mehr für uns zuständig und man würde uns Papiere aushändigen, die es uns ermöglichen, in jedes europäische Land zu gehen. So as we are here today now, we spread all over the whole European country from Italy. Also in jedes, von Italien aus in jedes, haben, sind wir dann in verschiedenste unterschiedliche europäische Länder gegangen. So we have some group in Berlin, then we are the group in Hamburg here. Es gibt also eine Gruppe in Berlin, wir sind die Hamburger Gruppe. So during the winter time, where the government gave us a place to sleep, which is the Pickers. So after the program, they decided to send us out again on the streets. Im Winter haben wir in Hamburg im Winternotprogramm in PIKAS übernachten dürfen. Also die Regierung hat uns erlaubt, da zu wohnen. Seit dem Sommer sind wir wieder auf den Straßen. So that's how we started organizing ourselves from one area to another, from one point to another. We get more support. And that's why we are in Hamburg today. We have a lot of support. And we have a lot of people, when they ask us, what is our plight, what do we need, we try to explain to them. Ja, so sind wir also von einem Punkt zum nächsten, von einer Station zur nächsten gekommen. So sind wir jetzt in Hamburg gelandet und in Hamburg kriegen wir auch viel Unterstützung von der Bevölkerung, von den Leuten. Und wenn wir gefragt werden, was unser Problem ist, versuchen wir das halt zu erklären, was unser was unsere Situation ist. So after the explanation to a lot of people and all our supporters, they now discover that what we are requesting from the government, that we have the right to do that. Und nachdem was wir an Informationen haben von unseren Anwälten zum Beispiel und unseren Unterstützern, ist das, was wir fordern vom Hamburger Senat, genau das, was auch unser Recht ist. So, that's where our supporters become spreading every day and night, telling us that this is who they are, as far as what we are requesting for, we are on our right, and we all already have a document from Italian government that we are part of the European, that what we want to be initiated into the society to live the way other people are living, not the way the refugees are living in Germany here. Unsere Unterstützer bestätigen uns also immer wieder oder sagen uns, dass wir ein Recht haben, dass wir eben dieses italienische Papier haben, was es uns bestätigt, dass wir in Europa bleiben können. Und darum wollen wir auch so leben. Wir wollen nicht das Leben leben, was die Flüchtlinge hier in Europa leben müssen. Well, really, we are different from other refugees that have been coming to Europe. Our project name is called Emergency Northern Africa. So we are totally different from other Europeans. Refugees. What's it called? Der Fluchtgrund von Ihnen ist ein anderer und Sie sind in Italien unter dem Notprogramm für Nordafrika aufgenommen worden und einem humanitären Status für Europa und haben deshalb einen völlig anderen Status als andere Flüchtlinge, rechtlich gesehen. So that's the difference between we and the refugees here in Germany. And that's why when they were giving us an offer, we said we don't want the offer that is not for our own group because we already belong to the group of we are already among the European society. So what we need is to give us a permit of work and resident permit, so we continue our life where we stopped. Das unterscheidet eben uns von den anderen Flüchtlingen, die hier in Deutschland leben, und das ist auch der Grund, weswegen wir das Angebot des Hamburger Senats nicht annehmen konnten und nicht angenommen haben, weil wir sagen, das bezieht sich gar nicht auf unsere Gruppe. Wir brauchen dieses Angebot nicht. Wir haben ja schon den schriftlichen Beweis, dass wir eigentlich in der europäischen Gesellschaft schon angekommen sind. Und wir brauchen eine Arbeitserlaubnis in Deutschland. And for that, as we are struggling along the line, we have a lot of lawyers that go very deep into the law and came out and told us that there is a paragraph that covers the groups which can be enable us to get a resident permit in Germany here. Und unsere Unterstützer, unsere juristisch geschulten und das Unterstützer, die Anwälte, haben uns eben auch von diesem schon erwähnten Paragraph 23 erzählt, dass es eben auch einen Paragraph gibt, auf den wir uns stützen können, der uns hier Aufenthaltsmöglichkeit gibt. So the Senate refused to give us our right on that paragraph 23, but what they could offer us, they offered us, they said, is dumb. Der Senat hat es aber bis jetzt abgelehnt, uns aufgrund dieses Paragraphen Aufenthaltsrecht zu gewähren. Genau, und der Senat hat einen Vorschlag gemacht und der sollte bedeuten, dass sie eine Duldung bekommen. Aber eine Duldung bedeutet einfach, man wird nicht abgeschoben. Damit hat man kein Recht und damit wird dem Status des Kriegsflüchtlings, den sie eigentlich haben, nicht gerecht. Yeah, that's our main dragging for up to today, that the government refused to listen to our right we are claiming. Because the duldung they are trying to give us is not what we want, because it doesn't solve our problem at all. Rather, it has add more problems to our problem. Und das ist eben unsere Hauptforderung eigentlich, dass die Hamburger Regierung, der Senat, uns anhört und sich unsere Situation vor Augen führt. Denn das Angebot, was sie machen, ist gar keine Antwort auf unsere Probleme. Es löst keines unserer Probleme. Im Gegenteil, es fügt uns neue Probleme hinzu. About 15 to 20,000 of our supporters, which is the citizens of Germany, they told us that this offer is not the right offer for we, the group. Und auch unsere 4,000 deutschen Unterstützer sagen uns eben auch, dass dieses Angebot kein Angebot für unsere Gruppe ist. And we have other people which are foreigners that they have the same paper with them. They still explain to us that it's not a right paper for we to accept. Und eben auch andere Ausländer erklären uns, sagen, wir dürfen es nicht akzeptieren. So that's why we strongly stand and tell the government that we don't want that offer. They should think about any other offer that they're going to give us, or they work with the paragraph 23. Und deswegen verlangen wir eben, dass da weiter darüber nachgedacht wird und dass uns ein anderes Angebot gemacht wird auf der Grundlage des Paragraphen 23. Because it's the same the paragraph 23 they use for the Syrians that are here today. I see no reason they don't want to make use of it for we the Africans. Für wen wird das schon angewandt? Der Paragraph. Also für syrische Kriegsflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge wird dieser Paragraph 23 schon angewandt und wir verlangen, dass es eben auch für uns Afrikaner in unserer besonderen Situation angewandt wird. I think it's part of racism, that's why it's happening like that. Ich glaube, das ist Teil des Widerstands, des Rassismus, genau, yeah. Und deswegen passiert das hier so, mit uns, mit den Afrikanern. I think I will stop here then. Now that will continue from where I stopped. Thank you very much for giving me the privilege to make comments. Yep. Danke, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, hier zu sprechen, und ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen, der weiterführen wird. Ja, vielen Dank, Friday Emetola, dass du uns hier etwas gesagt hast zu der Situation. Vielleicht sollte ich noch einmal ganz kurz diese rechtliche Situation erklären, weil es immer wieder Fragen gibt, warum wird denn dieses Angebot nicht angenommen? Und das Angebot ist einfach wirklich eine Mogelpackung. Da wurde gesagt, ihr könnt einen Aufenthalt beantragen und eine Duldung bekommen. Und alle Flüchtlinge, die in den Lagern leben, die in den Camps leben oder auch sonst wie leben, sagen, Duldung ist Gift. Es gibt Menschen, die haben seit 10 Jahren, seit 18 Jahren, seit 20 Jahren eine Duldung, haben keine Arbeitserlaubnis und vegetieren vor sich hin. Und natürlich ist das Gift, so etwas anzunehmen. Und der Senat hat zudem noch gesagt, es gibt keine Rechtsverbindlichkeit dafür, dass ihr während der Duldung nicht abgeschoben wird. Das wurde immer in der Presse groß aufgebauscht. Ja, das ist ein ganz tolles Angebot und für 3 Jahre Verfahren dürfte dann keine Abschiebung stattfinden. Dem ist aber nicht so, weil die Behörden in den Gesprächen mit den Anwälten sofort gesagt haben, nein, es gibt keine rechtsverbindliche Absicherung dazu. Und zusätzlich wird ab dem 1. Dezember, also ab heute, ein neues Asylverfahrensgesetz tritt in Kraft, nachdem die Gefahr besteht, dass alle Zusagen, die in Hamburg gemacht worden sind, kassiert werden, dadurch, dass das Bundesamt für Migration in Nürnberg die Verfahren an sich ziehen könnte. Also war das eigentlich, wenn man das nüchtern betrachtet, eine zynische Aktion vom Hamburger Senat, ein Angebot zu machen, was erstens von den Behörden nicht umsetzbar ist, die das schon selber sagen, es ist nicht umsetzbar, und zweitens noch zu wissen, dass es ab dem 1. Dezember sowieso obsolet werden könnte, zumindest eine große Gefahr besteht, dass es obsolet wird, ist das wirklich eine zynische Verarschung gewesen, was die den Flüchtlingen der Lampedusa-Gruppe angeboten haben. Ganz abgesehen davon, muss man sowieso, das hat ja Björn Stehner auch schon ausgeführt, meines Erachtens kämpfen gegen diese unmenschlichen Flüchtlingsregulierungen wie Dublin II, aber auch die Duldungspraxis, die zermürbt die Menschen Stück für Stück in ihrem Leben, weil keine Lebensperspektive da ist. Und deshalb haben die Flüchtlinge von Lampedusa den Menschen ein Stück weit die Augen geöffnet. Und um das weiter zu beschreiben, gebe ich jetzt das Wort an Asoko Udo, der hier neben mir sitzt. Thank you very much. My name is Asoko Udo, the initiator and one of the speakers of the group. Mein Name ist Asoko Udo. Ich bin der Gründer und einer der Sprecher der Lampedusa-Gruppe. Well, this name sounds German, but by nature I'm a Nigerian. Mein Familienname Udo klingt sehr deutsch, aber ich bin wirklich Nigerianer und es ist ein nigerianischer Name. First of all, I want to thank the organizers of this event and also their good and positive gesture. Okay, ja, ich möchte zunächst den Veranstaltern für diesen Abend danken und eben für diesen guten und sehr positiven Ansatz, mit dem die Veranstaltung durchgeführt wird. And also the previous speakers, they have spoken very well. Und ich möchte auch denen danken, die vor uns in der ersten Hälfte schon gesprochen haben. Die haben sehr gut gesprochen und die Sache dargelegt. They make it explicitly for the public and those who are here to know and be aware of our situation. Sie haben dem Publikum, das hierher gekommen ist, also euch sehr gut klar machen können, genau klar machen können, worin unsere Situation besteht. I think our situation remains in the minds of the Germans, the old and the young and the old, the professionals, the lawyers, school students, university students, even unborn children of those lands. Ich glaube, unsere Situation wird im Gedächtnis bleiben für die, die davon jetzt heute hören, und zwar durch alle Gruppen, alte oder junge, seien sie eben Anwälte, juristisch vorgebildet oder Studenten oder junge Leute oder Schüler. Und selbst die, die jetzt noch nicht geboren sind, es wird eben für die Zukunft, genau, es wird bleiben etwas. This is a group that brought something quite different, that has never ever happened in those lands. Unsere Gruppe hat etwas gebracht, was in Deutschland noch nie passiert ist. Well, being initiator, when I brought the idea was, when I saw the future of the refugees, asylum seekers, and Dublin system, and all the systems that covering European laws are now against refugees, then I said, we have to talk about it. Der Grund, als ich, oder der Auslöser dafür, dass ich die Idee hatte, diese Gruppe zu gründen, war, dass ich eben erkannt habe, in die Zukunft geblickt habe, wie die europäische Gesetzgebung versucht, Europa eben gegen Flüchtlinge abzuschotten, und dass ich dachte, darüber muss nachgedacht und darüber muss gesprochen werden. After we became an eye-opener to the public of Hamburg and Germans in general, then it becomes regrettable to the society as the world is waiting and watching. Wir sind quasi, wir haben der deutschen Gesellschaft die Augen geöffnet für eine Situation, die jetzt bedauert wird und die wir, eine Situation, die deutsche Bevölkerung bis dahin beobachtet hat oder zugeguckt hat und nichts getan hatte. If you could recall, 7 months ago, starting from 1st May of this year, we were not known by the society of Hamburg, but today we become a global group, which our network have very wide. Wenn Sie sich erinnern, am 1. Mai diesen Jahres hatte noch niemand von Ihnen, von uns gehört. Wir waren noch völlig unbekannt. Und heute sind wir eine Gruppe, die im Netzwerk international weltweit vernetzt ist. Solidarity is in a high places that we receive every minute of the day. Und jede Minute, jeden Tag erhalten wir Solidaritätsbekundungen. The current situation remains unanswered to the public by the Senate. Aber die Grundsituation ist immer noch unbeantwortet vom Hamburger Senat. After the public came to know exactly our motives, our presence, our demands, our tears and our sweat, even the death of our people, then the question remained, why, to the Senate. Nachdem die Öffentlichkeit von uns erfahren hat, was unsere Forderungen, unsere Wünsche, unsere Ängste, unsere Sorgen sind, danach stellte sich halt die Frage des Warum an den Senat. The eyes openers of the public by the group becomes imperative or important. Und es ist wichtig, es ist sehr wichtig geworden, dass eben unsere Gruppe als Augenöffner fungiert. Now it shows that when we come to Hamburg, it was not our mind to come here, as my brother said. It's something brought us here. Mein Vorredner, mein Bruder hat schon gesagt, es war nicht in unserem Interesse oder es war nicht unsere Absicht, nach Hamburg zu kommen. Etwas hat uns hergebracht. We sent out so many messages and information through our networks. Since you're here. Yeah. Yeah. Seit wir jetzt hier sind, haben wir sehr viele Botschaften über unsere Netzwerke hinausgeschickt. But we discovered that there are hypocrisy and racism in the system. Aber wir haben die Heuchelei und den Rassismus im System erkennen müssen. I'm talking about politicians and their policies. Ich spreche über Politiker und ihre Politik. And if you look at, or if you follow the trend of Lampedusa in Hamburg, you see that we are living under solidarities of many people here in Hamburg. Wenn Sie unsere Gruppe verfolgen, werden Sie feststellen, dass wir von der Hamburger Bevölkerung eine große Solidarität erfahren. In other words, it seems we are already integrated into the society by the society. Es hat fast den Anschein, als wären wir durch die Gesellschaft schon in die Gesellschaft integriert. Though we enjoy so many things as individuals, as group, companies, shop owners, interest group, students coming around us because they have widened their memory of our situation here in Hamburg. Es kommen die unterschiedlichsten Leute zu uns, denen wir eben die Augen geöffnet haben und das Blickfeld eröffnet haben. Das sind Ladenbesitzer, das sind Schüler, das sind Studenten, denen wir die Augen geöffnet haben und die zu uns kommen und ihre Solidarität. But the question is, how long are we going to live under this kind of condition? Aber die Frage bleibt, wie lange können wir unter diesen Bedingungen weiter hier leben? The condition which even animals here in Hamburg have never tasted. This kind of life ever. Bedingungen, die sonst noch nie, ach, selbst Tiere in Hamburg noch nicht ertragen mussten. We became desolate and beggars. Wir sind verzweifelte Bettler geworden. Family people become a desolate kind of family that have written off the future. Leute, die früher in einer Familie gelebt haben, sind jetzt eine Familie von verzweifelten Menschen geworden, die ihre eigene Zukunft quasi abgeschrieben haben. Under miserable situation which we are living on the street, many of us are hospitalized and disconnected. Wir erleben eine schreckliche Situation in dem Leben auf der Straße und wir sind vereinzelt. Many of us are sick. Many of us are having a serious psychological effects. Viele von uns sind nicht nur körperlich krank, sondern haben auch psychische Probleme, sind psychisch krank geworden. But the government of Hamburg still turned against us, giving us different names that we are troublemakers, we are criminals, we are rebels, we are soldiers, so on and so forth, blah blah blah. This is what it entails. Und trotzdem, trotz dieser Situation, beschimpft uns quasi der Hamburger Senat, bezeichnet uns als die Problemmacher, als würden wir hierher kommen und die Probleme erst schaffen. Es ist sonst beschimpft uns als Kriminelle, und, ja, als Soldaten, ja, als Rebellen, ja, je nachdem, was ja gerade ansteht oder opportun erscheint. Ja, so, sometimes I ask myself, we run away from problems and we are facing more terrible problems. And we also believe that, I personally believe that, I'm on the doorposts of the pressures of human rights and democracy. And today, that our rights have been robbed. Wir sind vor Problemen geflüchtet und stehen heute bei ganz anderen Problemen. Ich persönlich habe geglaubt, wir würden hier Zugang zu Menschenrechten haben und stelle jetzt fest, dass uns diese Rechte geraubt worden sind. The dignity of man have been fallen by the wayside. Die Menschenwürde ist wird hier nicht geachtet. The law has no, they don't have respect for the law which they have made. Hier werden die Gesetze, die hier gemacht sind, gar nicht respektiert, die eigenen Gesetze. And they made this law, put it there for a purpose, like we, La Palusa Group, under this emergency or these circumstances we found ourselves, but today they rejected their responsibility against us. Ich bin nicht sicher, dass ich den Anfang verstanden habe. So wie ich es verstanden habe, die Gesetze, die gemacht worden sind, als wir als Lampedusa-Gruppe in Lampedusa ankamen, diese Gesetze werden jetzt hier gar nicht mehr respektiert. Nee, oder? Die Gesetze, die es hier gibt, um uns etwas zu ermöglichen, werden hier nicht eingehalten. Und say the second sentence one more time, maybe. Okay. Very sorry. I was saying that sometimes I ask myself questions that people voted these lawmakers into the power, but today they no longer respect the law. Manchmal stelle ich mir halt Fragen und frage mich, wie es kommt, dass Leute als Gesetzgeber an die Macht gekommen sind, aber die Gesetze selber nicht mehr respektieren. And if you could recall 2nd of November last month. Und wenn ihr euch an den 2. November, also letzten Monat erinnern könnt, about 25,000 people were on the street supporting this group just for a cause which has not taken them anything to do so. An diesem 2. November sind 25,000 Menschen auf die Straße gegangen für eine Sache, die sie persönlich gar nicht bedroht oder betrifft. And also once I believe that the law was made for man and not man was made for law. Ich habe früher auch immer geglaubt, das Gesetz ist für den Menschen und nicht der Mensch für das Gesetz gemacht. Law can be amended or abolished. Das Gesetz kann geändert oder abgeschafft werden. And there is no man above the law. Und es gibt keinen Menschen, der über dem Gesetz steht. And it's like our situation, only one or two persons that kick against us or taking us to ransom. You see, one or two persons become a stumbling block to the group. Let me put it this way. You see, Senate itself or themselves, whether one or two people become a taking ransom against the group. Ach so, der Senat hat versucht, einzelne von uns als Geiseln zu nehmen und gegen die Gruppe zu wenden, glaube ich. Ja. Ja. And also want to say here that we are accepted by the society and we have no problem with German society individually. Und ich möchte hier auch nochmal betonen, dass wir uns von der deutschen Bevölkerung angenommen und akzeptiert fühlen und wir haben keine Probleme mit der deutschen Gesellschaft. Sometimes I'll begin to imagine that people voted these people in and in return they demanded a simple something for some people, group of people who are under emergency, they refused to give them their right. Es gibt bestimmte Rechte, die hier festgeschrieben sind, die auch etabliert sind, aber wenn dann Menschen kommen, die diese Rechte auch in Anspruch nehmen wollen, dann werden sie ihnen systematisch verweigert. That shows how wicked the government in place today are playing their hypocritical policies against refugees or humanity. Und das zeigt, wie heimtückisch eigentlich die aktuelle Hamburger Regierung gegen die Flüchtlinge vorgeht. And abuses of human rights is in high places. Es ist ein Missbrauch der Menschenrechte, ein Missbrauch der Menschenrechte. If you have been born and brought up in Hamburg or elsewhere here, you see how refugees, asylum seekers have been treated, being in lockers for many years. Wenn ihr in Deutschland geboren oder aufgewachsen seid, in Hamburg oder an einer anderen Stelle Deutschlands, dann habt ihr mitsehen oder miterleben können, wie Flüchtlinge hier behandelt werden. And this, wie sie in Lagern leben. Und wie sie in Lagern leben, genau. And this group says we can never ever live in this kind of situation because we become special and we are known to the international communities. Und unsere Gruppe, die Lampedusa-Gruppe, gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, wir können niemals in dieser Situation leben, weil wir sind jetzt eine Gruppe, die bekannt geworden ist über den Hamburger Rahmen hinaus. And human rights group or NGOs recognize this. Welche Gruppe? Menschenrechtsorganisationen und NGOs haben das mittlerweile auch gesehen. Anerkannt, ja. Therefore, we are not a group that you take or you take us into granted. Never. We are well organized and well focused and visions ahead of us. And that is why when we issue out informations, people welcome and listen to us. Und darum lassen wir so nicht mit uns umspringen. Wir sind eine gut organisierte Gruppe, wir sind informiert und wir geben Statements heraus oder wir wenden uns an die Öffentlichkeit und das wird wahrgenommen. That is why this group or this political fight is no longer the Lampedusa group fight anymore. It becomes a public fight. Und aus diesem Grunde ist unser Kampf eigentlich auch gar nicht mehr nur noch der Lampedusa-Gruppenkampf, sondern es ist ein allgemeinerer politischer Kampf geworden. And the supporters of the group, they are ready to support us to the end. Und unsere Unterstützer sind auch bereit, uns bis zum Ende zu unterstützen. Because these things had never ever happened in Deutschland. I said it once again. Und ich sage es nochmal, das ist noch nie in Deutschland bis jetzt vorgekommen. And we now brought, we unveil the secret things of policies here in Deutschland or European Circle. Wir enthüllen, enthüllen geradezu die Sachen, die im Verborgenen in der deutschen und europäischen Gesellschaft ablaufen, die bringen wir an die Öffentlichkeit. I could remember when I went to Brussels and so many other places, then I table the case of the group to them frantically that we are to be treated and resolved and find a political solution to the group. Ich erinnere mich noch daran, als ich nach Brüssel gefahren bin, auch in anderen europäischen Gegenden gewesen bin, wenn ich das rumgereist habe, ist mir klar geworden und habe das auch der Gruppe gesagt, wir brauchen eine politische Lösung für unsere Gruppe. Kursing steht da als Synonym für das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, wo die Gruppe auch vorgesprochen hat und eben gesagt hat, welche Rechte sie einfordert und dass sie nicht akzeptiert, wie die Flüchtlinge in Europa im Allgemeinen behandelt werden und insbesondere Kriegsflüchtlinge, die 65.000 Kriegsflüchtlinge aus Libyen. Ja, yeah, I could remember when I went there to meet the European Commissioners and Refugees Commissioners in Brussels. I asked them, do they believe that Dublin II has fallen by the wayside? They said no. Yes, they agree. Frantically, yes, that. The system have collapsed. Wenn ich mich daran erinnere, als ich in Brüssel eben mit der Europäischen Kommission gesprochen habe, da haben Sie mich gefragt, Dublin II, was habe ich... Ja, er hat zum Ausdruck gebracht, dass Dublin II eigentlich nicht als System so funktioniert und eigentlich schon zusammengebrochen ist. Und die mussten eingestehen in dem Gespräch, dass ja, es ist so, Dublin II funktioniert nicht so, wie es vorgesehen ist. Und vielleicht kann ich das noch erklären, weil es nicht so einfach zu verstehen ist. Da ging es darum, dass Griechenland eigentlich zum Beispiel als nicht mehr als sicherer Staat gilt. Auch in Deutschland werden 50% der Verwaltungsgerichte sagen, Italien ist zum Beispiel kein Staat mehr, in den man abschieben kann in einem laufenden Asylverfahren. Und das kam da zur Sprache und die Europäische Kommission musste eingestehen, dass eben das Dublin-II-System eigentlich nicht funktioniert, hat sich dann aber auf Dublin-III berufen und gesagt, naja, wir haben ja mit Dublin-III schon ein paar Verbesserungen gemacht, aber letztendlich wurde deutlich, dass die selber wissen, dass ihr System erstens eine Riesenschweinerei ist und zweitens nicht funktioniert, dass sie es aber nicht ändern werden, weil sie einen anderen politischen Vorgaben haben und andere politische Ziele haben. Thank you. So, this is what I put before them because I want to take this group as far as higher level that the whole world should know that there is something wrong when it comes to system of refugee, both in Europe and the whole world. Ich möchte also im Grunde unsere Gruppe auch dazu nutzen, es klar zu machen, es ist etwas falsch in der Behandlung von Flüchtlingen in Europa und auch weltweit. It doesn't matter how long, but it matters how well. Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert, aber es spielt eine Rolle, wie gut es geht. So that we should know, or they themselves should know, how to amend the system that suits to those who are affected by this kind of unprecedented situation. Sie selber müssen wissen, wie sie die Situation, die rechtliche Situation verändern können, um denen zu helfen, die von dieser bis einmaligen oder erstmaligen Situation betroffen sind. Because ja, erschossen werden von dieser Situation. Okay, ja, habe ich nicht gehört, ja. And also, we want to make sure that history should not repeat itself anymore here in Deutschland. Und wir sollten auch immer sicherstellen, dass die Geschichte sich nicht wiederholen darf hier in Deutschland. If this is how the people of old that brought Second World War, because a group of people were brought into this place, and also we are here, and there is something wrong that people did not accept it anymore, and we continue to put before the public and the whole world to know that we have every perspective and also position to show the world that, yes, we have something to offer the public, not only fighting for our rights, but also those children unborn and refugees and all sectors of every negative situation that affecting humanity. Wenn, ich glaube, den Anfang haben wir, wenn wir quasi die Unterstützung dafür kriegen, dass die Leute sagen, wir sind nicht damit zufrieden, so wie es läuft, dann haben wir die Möglichkeit, jede Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir nicht nur unsere, sondern unsere Rechte ausbauen und verbessern, sondern auch die von Flüchtlingen, überall sogar von Flüchtlingen, die noch gar nicht geboren sind, in die Zukunft hinein. Aber den Anfang. Ja, und es geht auch nicht nur um die Flüchtlinge, sondern er hat am Anfang gesagt, dass sich nicht wiederholen darf, was in Deutschland im Zweiten Weltkrieg passiert ist unter der faschistischen Herrschaft, dass die Menschen weggucken, sondern es ist sehr wichtig, dass das gehört und gesehen wird, was wir sagen und dass wir gemeinsam mit den Menschen dafür streiten können, dass so etwas sich hier nie wieder wiederholt und dass es sehr wichtig ist und dann anschließend das, was zu ihm schon übersetzt ist. Sorry, I'm taking your time so much, but I want to explain a kind of government, a kind of system, a kind of hypocrisy, a kind of racism that being used against foreigners and refugees and asylum seekers. Es tut mir leid, wenn ich eure Zeit zu sehr beanspruche, aber ich möchte wirklich klarstellen, wie die heuchlerische Politik abläuft, die eine Form von eben Heuchelei, von Rassismus, Unterdrückung von Fremden und Flüchtlingen bewirkt. More especially those who are far away from politics, but we brought them closer to a political scene and political system, and they found out that there is something greater wrong with the system. Wir haben auch Menschen, die eigentlich eher politikferner sind, dazu gebracht, sich näher damit zu beschäftigen und festzustellen, dass eine, dass wirklich etwas falsch läuft, schlecht läuft im politischen System. But before I draw my curtain here, I want to say one thing to you all. Aber bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch eine Sache sagen. There are three liquid things God created inside human beings. Es gibt drei Flüssigkeiten, die Gott dem Menschen geschenkt hat im menschlichen Körper. I want to mention blood. Als erstes möchte ich Blut erwähnen. I want to mention tears. Ich möchte die Tränen erwähnen. I also want to mention sweat. Und den Schweiß. And if you tamper with these three liquids, you will be held responsible. Und wenn man mit diesen drei Flüssigkeiten Schindluder betreibt, wird man dafür verantwortlich gemacht. By the creature, or by the creator, sorry. Bei dem Schöpfer, den Schöpfer. And also want to say here categorically that we that are here for very long time on the street crying, sweating, wounding, being on the hospital, if they refuse to hearken to the voice of these refugees, then maybe the nature will wake up one day and fight against the government or the persons or people or group who are holding this group to ransom. Und wenn man daran denkt, die vielen Monate, die wir jetzt auf der Straße schon gelebt haben, wo wir geschwitzt haben, wo wir geblutet haben, wo wir geweint haben und trotzdem hört die Regierung nicht auf unsere Forderungen, dann kann es sein, dass eines Tages die Natur sie zur Rechenschaft ziehen wird, dafür, dass sie uns hier als Geiseln festhält. Thank you very much. Danke sehr. Ja, vielen lieben Dank, Asuko Udo, für deine bewegende Ansprache. Ich will jetzt gar nicht viel sagen, sondern möchte direkt in die Frage- und Kommentarrunde gehen, sodass wir nun in eine Diskussion kommen. Ihr könnt auch eine halbe Minute durchatmen, aber wer gerne was sagen oder fragen möchte, sei jetzt dazu gebeten. Auf Deutsch oder auf Englisch? I can we can translate them too. In other words, I think everyone understands English here, so I'm going to say it in English. Thank you very much for the presentation and your general comments. Me and my friends, we are not Germans, and the situation is very new for us, but it's very, very interesting to see your approach and how you tackle this issue. What we are interested in actually is, what do you demand from Germans or supporters in generally now at this situation? What kind of support do you want? And what do you precisely demand from the Senate and the government here to do in your situation? Is it to directly apply paragraph 23, as far as I understood, or do you demand for any further action on the legislative or governmental level? Thank you. Okay. Kurz schnell die deutsche Übersetzung. Bin ich jetzt an? Ja, die deutsche Übersetzung. Also vielen Dank für diesen Vortrag. Ich aus Deutschland komme, für mich war das vieles sehr neu, sehr interessant. Ich finde es spannend, wie ihr die Sache angeht. Die Frage wäre, was konkret erwartet oder hofft ihr euch von den Unterstützern? Was ist auch konkret die Forderung an den Senat? Habe ich das richtig verstanden? Geht es um die Anwendung des Paragraphen 23 oder was konkret, danke, sind die Forderungen an die Unterstützer? Okay, thank you very much for your question. And I appreciate that question. I want to go straight to the answer to it. Our demands are very simple. Danke für die Frage. Ich möchte sie ganz schnell beantworten. Unsere Fragen sind sehr einfach. Remember, we are refugees. Vergessen Sie nicht, wir sind Flüchtlinge. Most of the time, refugees encounter losses in their life and traumatic situations. Flüchtlinge erleben in der Regel Verluste, und zwar auch psychische, traumatische Verluste. Which need to be addressed. Die müssen behandelt werden. But let me answer you this way, that we don't need any social money from Hamburg government. Rather, what we need from them is all about working permit or residential permit. That's all. Wir verlangen nicht Geld, wir verlangen eine Bleiberecht und Aufenthaltsrecht, das ist die richtige? Arbeitsrecht, ja genau. Arbeitserlaubnis. And given all these things, can also, most of us are very young to work and support and even pay tax to the government of Hamburg. Wenn wir das bekommen und wir arbeiten können, können wir eben auch uns unterstützen, unsere Familie unterstützen und selbst Steuern in Hamburg zahlen. We don't need that asylum system that, oh, they give you 200 euro, give you food, give you a room of 3 or 5 people, sleep and wake up, eat, and that's all. We are not this kind of a group of people, so we don't need it. Wir brauchen nicht das deutsche Asylrecht, das einem 200 Euro gibt und einen Raum gibt, in dem 3, 4, 5 oder 6 Leute gemeinsam wohnen und eben als Asylanten leben. So sind wir nicht, das wollen wir nicht. Remember that we are not begging the Hamburg society to leave, but it is our right to do so. Vergesst nicht, wir bitten nicht die Hamburger Gesellschaft darum, hier leben zu dürfen. Es ist unser Recht zu leben. And before we came to this place, we went to professionals, more especially lawyers, to know and to see if we have the right to live and to work. Und wir haben uns, bevor wir nach Hamburg gekommen sind, haben wir uns auch mit Juristen und rechtskundigen Leuten erkundigt, um uns über unsere Rechte im Klaren zu werden, and dass wir das Recht zu leben und zu arbeiten haben. This peaceful group continued to go on research until we found out that paragraph 23, paragraph 25 granted us this offer. Und dank dieser Unterstützung haben wir eben herausgefunden, dass Paragraph 23 und Paragraph 25 uns das eben zusagt. But they said, no, they are not going to use this paragraph. Whatever measures they want to use is acceptable. Whether they want to use paragraph 90, paragraph 50, paragraph 100 is not our problem. But this group solution should be given to us. Ist uns eigentlich egal, welcher Paragraph angewendet wird, ob das 23, 50 oder 90 ist, aber einer sollte angewendet werden. Nein, das Wichtige ist, dass es eine Gruppenlösung ist, eine Lösung, die für die ganze Gruppe mit ihrem spezifischen Schicksal gilt. Sorry, do I answer your question? Ist damit Ihre Frage beantwortet? Vielleicht sollte ich das noch einmal ausführen, was das bedeutet. Paragraph 23 ist eine Gruppenlösung. Das bedeutet, eine Gruppe mit einem spezifischen Schicksal kann gewährt werden, ein Aufenthalt gemäß humanitären oder völkerrechtlichen oder auf Grundlage humanitärer und völkerrechtlicher Gründe auf Impuls einer Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Das bedeutet, das ist keine individuelle Lösung, wo jeder nach seinem Schicksal geprüft wird, und das war auch in dem Angebot des Senates. Das Schicksal von jedem soll geprüft werden, und dann soll er entweder nach Italien oder sogar die meisten in ihr Heimatland wieder abgeschoben werden. Nein, es geht hier darum, dass aufgrund des Krieges in Libyen den Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte, die sie ja geschildert haben, ein Status zuerkannt wird, der automatisch auch ein Arbeitsrecht beinhaltet. Und das ist genau der Paragraph, der dafür geschaffen ist, nochmal, um das deutlich zu machen. Der Freund hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass die Frage ja auch noch war, welche Erwartungen denn an die Unterstützer von Seiten der Gruppe besteht. The question had also been, what do you expect from the supporters? When, what can we, the supporters, do for you? Okay. Do you want to answer the question? Yeah. What can the supporters do? What we are expecting the supporters to do is how to get to the government and tell the government that we, this is what we want, and this is how we are going to solve this group problem. That's what we want from the supporters. Von unseren Unterstützern wünschen wir uns, dass sie zu ihrer Regierung gehen und ihnen klar machen, was unsere Wünsche sind, was wir wünschen und was wir brauchen. Das erwarten wir von unseren Unterstützern. Oder auch eher den Druck zu erhöhen auf die Regierung. Because it looks as if the Senate don't want to come to us face to face, let's discuss the issue. So maybe it will be easy to go through the supporters. Es scheint so zu sein, dass der Senat sich davor scheut, mit uns gegenüberzutreten und mit uns zu reden. Vielleicht ist es einfacher für den Senat, mit den Unterstützern zu reden. Oder das zu erreichen, dass sie zu uns kommen. So I think that's the easiest solution. The citizen to citizen. Since we are Africans and we are blacks, it looks as if we are rejected in the society. So if the supporters can go in to the government, which is the Senate, and find a solution to our problem, you're highly welcome. Das scheint für uns die einfachste Lösung zu sein, unter Bürgern. Wir sind Afrikaner, wir sind schwarz, mit uns scheint es da das Problematische zu sein. Vielleicht also, wenn die Unterstützer auf den Senat zugehen und Druck ausüben könnten und eine Lösung für uns finden können, dann wären wir sehr dankbar. You want to add something or is that... No, it's okay. Are you okay with the answer? Yeah. Okay. There is another brother who is a member of the commission, the Democratic, Basic Democratic, here is noch ein, I will introduce you to the people, da ist noch ein Sprecher der Gruppe, der Mitglied der Kommission der basisdemokratischen Strukturen der Lampedusa-Gruppe ist, und der möchte jetzt auch noch etwas dazu sagen. You're welcome. Je veux m'exprimer en français. Ich werde Französisch sprechen. Je suis l'un des leaders de porte-parole aussi de Lampedusa. Ich bin auch ein Sprecher der Lampedusa-Gruppe. Et je m'appelle Bodjam du Cameroun. Und mein Name ist Bodjam du Cameroun oder so ähnlich. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question que le confrère venait de nous poser. Ich möchte noch etwas auf die Frage, auf die gerade gestellte Frage noch etwas hinzufügen. En ce qui concerne ce que nous attendons des supporters. In Bezug auf das, was wir uns von unseren Unterstützern wünschen. Je vous remercie d'abord beaucoup. Zunächst mal danke ich Ihnen allen sehr. Parce que ce que vous avez entrepris pendant les 6 mois ou 7 mois que nous endurons maintenant. Auch dafür, für die Unterstützung, die wir in den vergangenen 6-7 Monaten erfahren haben. Vous faites beaucoup pour nous. Sie machen sehr viel für uns. Ihr macht sehr viel für uns. Ce que nous attendons de vous. Was wir uns wünschen von euch, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Das, was ihr gerade im Moment macht. Ce que nous attendons de vous, c'est par rapport aux démonstrations que nous avions à faire pendant les jours à venir. Und das, was wir uns eben erwarten für die Demonstration der kommenden Tage, die Demonstrationen, die in den nächsten Tagen stattfinden werden. Ce que nous attendons de vous, c'est toujours les meetings et les réunions pour partager certains points de vue. Was wir uns von euch wünschen, ist, dass ihr an diesen Treffen und diesen Debatten teilnehmt. Kommt und teilnehmt. Nous attendons de vous beaucoup de choses. Nous avions organisé encore plusieurs démonstrations pour montrer la résistance au niveau du gouvernement. Wir erwarten ziemlich viel von euch. Wir haben eben noch weitere Demonstrationen geplant, die den Widerstand gegen den Senat zum Ausdruck bringen sollen. Alors, je vous remercie encore une fois, je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ich möchte euch nochmal allen sehr danken und Gott schütze euch. Merci. Danke sehr. Vielleicht sollte ich noch kurz ergänzen. Er sprach ja von Demonstrationen und von Treffen auch. Und es gibt ein Unterstützerinnen-Treffen immer jeden Dienstag um 18 Uhr oder 19 Uhr? 18 Uhr am Zelt, am Steindamm vor der Internationalen Apotheke ist das Treffen. Und dann geht man gemeinsam in einen Raum. Und es ist gut, wenn die Unterstützerinnen auch dahin kommen, um gemeinsam zu diskutieren, auch was möglich ist, um den Druck auf den Senat zu erhöhen. Genau, und die Demonstrationen finden immer statt. An jedem Adventssamstag um 12 Uhr beginnen die ebenfalls vor dem Zelt am Steindamm. Und das wäre sehr gut, wenn da viele Menschen hinkommen, also wenn ihr das multipliziert in die Kreise, die ihr erreichen könnt. Je größer die Demonstrationen, umso größer der Druck auf den Hamburger Senat. So, ihr habt jetzt noch einmal die Möglichkeit, was zu fragen. Wenn noch eine Frage da ist, wird die gerne beantwortet. Ist keine Frage mehr, dann würde ich einfach den beiden Sprechern noch einmal jeweils das Wort geben für einen kurzen Schlusssatz. Ihr habt drei Sätze, kein mehr, kein weniger. Nein, ungefähr drei Sätze, dass ihr kurz auf den Punkt noch mal ein Schlusswort bringt. Ja, danke. Okay. The main point is that when we came to Europe, we discovered a lot of things. Like, I was surprised when Europeans are mourning, most especially in Germany, they are mourning those who died on the sea. Als wir nach Europa gekommen sind, haben wir viele Sachen entdeckt, die uns neu waren, die wir nicht wussten. Ich zum Beispiel war, überrascht oder wusste nicht, dass eben in Europa über die Toten, die Opfer getrauert wird. So they are showing other countries which are not European countries that this is how they are taking care of the dead ones. When the ones alive are under their canopy, they don't take care of them. Also es geht um die Toten, dass getrauert wird um die Toten, die im Mittelmeer gestorben sind, um die Flüchtlinge. Aber wenn die Flüchtlinge dann direkt hier sind, unter ihrem Sofa, dann kümmern sie sich einen Scheißdreck darum. Und sie zeigen ihre Trauer eben über die Toten. Das ist ein komischer Weg, sich zu kümmern. To my own idea, if you are wasting money on a dead one, and the one alive are not comfortable, it's just an eye service. Wenn du das Geld an die Toten gibst und dich nicht um die kümmerst, die leben, das ist eine Selbstverarschung. That is one. And secondly, most Europeans never believe that they cannot survive without Africans. Ich glaube, die meisten Europäer können ohne Afrikaner und da die Ressourcen aus Afrika nicht überleben. You have been living, for about 100 years ago from Africans, surviving from African soil and everything. But we are the practical one here now, that we need a solution from the European, because of their interests in Africa. Ja, seit hunderten Jahren wird die afrikanische Erde ausgebeutet aus Europa und jetzt kommen wir hier nach Europa und uns wird keine Möglichkeit gegeben, hier zu leben. Das ist ein bisschen widersprüchlich und beschämend. So they are behaving as if it's not their own problem, whereas it's their problem because of their interest. Die Menschen tun so, als wäre es gar nicht ihr Problem, aber es ist ihr Problem, weil sie eigentlich Interessen haben, die sie mit ihrer Politik in Afrika verfolgen. So we are already here in Europe, no matter how they want it, no matter how they want to do it, they can never run away from their responsibility. We keep on knocking on their door until they answer our call. Egal, was sie tun werden, die Verantwortlichen können von ihrer Verantwortung nicht wegrennen. Wir sind hier, wir klopfen an ihre Tür und wir werden noch nicht weggehen. Thank you. Vielen Dank. Ja. And once again, I want to say here that the group Lampedusa in Hamburg had laid a foundation. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Gruppe, die Lampedusa-Gruppe hier in Hamburg, eine Grundlage geschaffen hat. Then the supporters become the pillars of the group. Und die Unterstützer sind die Säulen, die Pfeiler dieser Gruppe. And also the fight is no longer the group fight anymore. Und auch die Akten der Gruppe sind nicht mehr nur die Akten oder die Schicksale der Gruppen sind nicht mehr nur die Schicksale der Gruppe alleine. I can see and feel that the whole hands of the supporters are on deck to fight this political fight to the end. I've said it before. I want to say it again. Und ich möchte auch nochmal wiederholen, dass ich weiß, dass die gesamten, die unsere Unterstützer stehen uns mit Rat und Tat zur Seite, um uns bis zum Ende das mit uns durchzukämpfen. The whole society comes to the knowledge of the truth. Die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft hat eine Wahrheit erfahren müssen. Come to see the justice of the people. Und wird die Gerechtigkeit der Menschen erwirken. Come to know that the human rights abuses have been taking place for a very long time. Und hat eben zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Menschenrechte seit sehr langer Zeit mit Füßen getreten werden. Human dignity have not recognized anymore. Die Menschenwürde wird nicht mehr anerkannt. The rule of law have not been respected. Und die Gesetze werden nicht mehr respektiert. Racism and hypocritical manners have been applied by politicians. Und sie mussten erkennen, dass Rassismus und Heuchelei von Politikern praktiziert wird. This is what the group brought to Hamburg and European soil in general. Das ist das, was die Lampedusa-Gruppe der Hamburger Gesellschaft und Europa als allgemein gebracht hat, diese Erkenntnisse. And I want to thank you all because I feel proud of you most of the time I'm facing group of people. Und ich möchte Ihnen allen danken. Ich bin euch allen sehr dankbar und ich bin sehr stolz auf diese ganze Gruppe. Also ich bin stolz auf die Leute, mit denen ich die meiste Zeit zu tun habe. As we are in problem, you all come surrounding us to cover us and fight and see the challenges ahead of us. Wir haben Probleme, aber ihr kommt zu uns und tröstet uns, unterstützt uns und versucht uns zu helfen. I know many of you are not happy how the Senate and the government of Hamburg are treating us. Ich weiß, dass der Großteil von euch nicht glücklich darüber ist, wie der Senat, der Hamburger Senat uns behandelt. Thank you very much. Danke sehr. Ja, ich bedanke mich. Damit ist die Veranstaltung jetzt beendet und wir können jetzt zum gemütlichen Teil des Abends oder weiteren Diskussionen übergehen. Danke.